Bring her vorher kann ich weg, ich finger von mir hin, Gottes hier ist Lobby, und smothering your body with ace. Erste Strophe fertig.